Abschnitt 17 aus Himmelsvolk. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Himmelsvolk von Waldemar Bonsels. Das Reich. Langsam wurden nun die Tage kürzer und die ersten Silberfäden der Wanderspinnen hingen in den Büschen oder sie zogen so lautlos durch die klare Luft, als ruhten sie auf unsichtbaren Schwingen, wie überall umher das sommerliche Waldglück in freier Gestilltheit träumte. Aber seit diese glitzernden Fäden zu sehen waren, kam mit ihnen eine heimliche Wehmut auf, als sänge eine Frauenstimme in einem verlassenen Haus oder als wendete ein Scheidender sich nach einer liebgewonnenen Stätte um, die er nicht wiedersehen sollte. Die Berberitzensträucher am Rand der Waldwiese sahen unter der roten Last ihrer kleinen Früchte aus, als wären sie über und über mit Korallen behängt. Die vereinzelten Vogelrufe zogen durch das Wunder ihrer zarten Gestalt, wie auch die Luft und die kühlere Sonne. Die Nächte waren von nie gesehener Klarheit. Die Gestirne funkelten so deutlich und nah, als wünschten sie, ihr strahlendes Bild in alle Seelen einzuprägen. Und die Gedanken der lebendigen Wesen, die über dem scheidenden Sommer in Schwermut sanken, mussten zu ihnen emporziehen, ob sie wollten oder nicht. Zu dieser Zeit begann die Linde an einem hellen Abend eine andere Geschichte von den Menschen und erzählte. Im Laufe meines langen Lebens, dessen Dauer ihr Lieben, meine Blumen, Pflanzen und Tiere in eurem Sinn nicht ermessen könnt, habe ich viele Menschen unter meinem Schatten beherbergt. Ich habe sie von sich und anderen sprechen hören. Ich kenne viel von ihrem Verlangen, ihren Schmerzen, ihrer Freude. Frühling für Frühling, in beständigem Wechsel der Jahreszeiten, hat sich meine Erfahrung auf seltsame Art erneut. Ich habe das Große des Irdischen umso besser behalten, und das Geringe hat sich verloren, als sei es kein Teil meiner Erinnerung. So ist es mir ähnlich ergangen, wie es einem alten Geschlecht unter den Menschen ergehen kann. Zuletzt erben die jüngsten Sprossen zuweilen die Herzenserfahrung ihrer Väter als ihr Gut. Sie werden mit weisen Augen geboren, zugleich mit unvergänglicher Jugend und bergen den Seelenreichtum ihrer Ahnen im großen Gemüt. So habe ich in meinen 1000 Jahren oft von der Geschichte eines Mannes vernommen, immer wieder erklang sein Name, und was ich durch den Wandel der Jahrhunderte von seinem Wesen behalten habe, was Frühlinge und Herbste, der Schlaf des Winters und das Ungestüm der Stürme in mir nicht haben auslöschen können, das will ich euch heute erzählen, da nun der Sommer zur Neige geht und mit ihm manches Leben unter mir entschläft, um in dunkler Ruhe seiner Vollendung zu warten. Es waren an jenem Abend, an dem die Linde ihre Geschichte begann, fast alle Geschöpfe der Waldwiese versammelt, die euch bekannt geworden sind, und noch viele mehr. Auch der Elf saß mit gestütztem Kinn auf einem Moospolster unter einem hohen Farrenblatt und lauschte. Seine Augen waren groß und still und suchten die schimmernde Weite des späten Sommertages. Wer ihn näher kannte und liebte, hatte in der letzten Zeit eine zunehmende Traurigkeit bei ihm wahrgenommen und stärker als jemals jene himmlische Ungeduld seines Wesens, die sich wie ein Licht auf alle übertragen hatte, mit denen er in Berührung gekommen war. Er musste nun oft an seine Begegnung mit der Lerche denken und an ihre Worte, als sie ihm gesagt hatte, »Wenn du einst heimfliegst, will ich singen.« Sie sang nun schon lange nicht mehr, und einen Sommer hindurch harrte der Elf auf seine Erlösung. Wann sollte ihm jene Liebe endlich begegnen, die größer als alle Liebe war, die er empfunden oder gegeben hatte und die ihn zu seiner Heimkehr erlöste, nach der er sich sehnte? Wohl hatte er seine Hoffnung nicht verloren, aber sie war traurig geworden. Und oft, wenn nun in kühleren Nächten die Sterne auf sein Lager schienen, hatte er leise gesungen im Dunkeln. Trauer, du mein irdisch Los, über deinen bittern Gaben will ich meine Seele groß, will sie stark und glänzend haben. Ihm war, als brächte ihm sein Lied aufs Neue die Gewissheit seiner Bestimmung, als riefe er sie singend herbei, und doch musste er zuweilen daran denken, dass vielleicht seine Erlösung noch in weiter Ferne lag und dass die strahlende Erde, auf die er gewandt war, doch in all ihrer Schönheit keine Liebe kannte, so groß, wie er ihrer zu seiner Heimfahrt bedurfte. Dies kam ihm auch heute in den Sinn, als die Linde ihre Geschichte begann, denn sie begann feierlich und sehr ernst, aber er konnte seinen Gedanken nicht nachhängen, denn es erhob sich ein sanfter Wind und der alte Baum fuhr fort zu erzählen. Es ist länger her, als auch die ältesten Bäume ermessen können. Da war einst in einer prächtigen Königsstadt des fernen Ostens ein großes Fest. zu welchem die Menschen aus allen Gegenden des Landes herbeigeströmt waren, um daran teilnehmen zu können. Durch das Gewühl der fröhlichen Menschen ging ein Knabe, der niemandem auffiel, der ihn nicht näher betrachtete, denn er war einfach bekleidet und schmal von Wuchs. Was ihn vor anderen auszeichnete, war der Glanz seiner Augen, deren Blick, eigenartig und schüchtern in sich versunken, doch zugleich in weite Ferne zu schweifen schien, wie ein ruhiges Wasser in seiner eigenen Tiefe ruht und doch zugleich den Himmel spiegelt. Er schritt langsam dahin, durch die heiße Sonne des schönen Tags, nachdenklich und froh nach Knabenart, und es mag gegen seinen Willen geschehen sein, dass er sich nach einer Weile vor dem Eingang des mächtigen Tempels befand, der ruhig dalag, da kein Gottesdienst abgehalten wurde. Der Knabe schritt die breite Treppe empor und öffnete mit Mühe die schweren Vorhänge, die in das dämmerige Licht der feierlichen Halle führten. Gelassen betrat er das Heiligtum, heimlich beglückt und ohne Neugier, aber mit dem zitternden Herzen seiner Erwartung. Es war fast leer unter den zwei erzenen Säulen der Vorhalle und kühler als draußen in der Sonne. Aus den Nischen blinkte goldener Schmuck aus Wandgemälden und gewirkten Teppichen. Der innere Raum war unermesslich hoch und groß. Zwischen den Knäufen der Säulen hing ein funkelndes Gitterwerk, 7 geflochtene Reife, wie Ketten. Die Wipfel der Säulen öffneten sich wie Lilien. Aus einer der Nischen im Hintergrund erklang eifriges Reden. Der Knabe vernahm dunkle, gewichtige Männerstimmen und erregte Einwürfe, die seltsam widerhallten und durch den Schall im Raum eine geheimnisvolle Wichtigkeit bekamen. Als er hinzutrat, erkannte er am ehernen Gestühl dicht neben dem vergoldeten Altar mit den heiligen Broten eine Gruppe von Priestern und Gelehrten, die über wichtige Fragen, welche Gott und sein Reich angingen, in heftigen Streit geraten waren. Da schritt er hinzu und lauschte, bis eine der Aussagen der Streitenden ihm ins Herz sank, und er trat in ihren Kreis und fragte nach dem Sinn der vernommenen Worte. Die Angeredeten waren sehr erstaunt, als unerwartet ein fremder Knabe in ihre Mitte trat und sich in ihre Anliegen mischte. Ein alter Mann unter ihnen, an den der Knabe mit klarer Stimme und ernstem Angesicht seine Frage gerichtet hatte, erhob zornig sein ehrwürdiges weißes Haupt und wies den Eindringling mit ausgereckter Hand aus ihrer Mitte. Aber noch ehe ein missbilligendes Wort über seine Lippen kam, begegneten seine Augen denen des Kindes, und er schwieg betroffen, denn ihm war, als ob ein Leuchten von der Stirn dieses Knaben sank, und der Glanz seiner Augen erschien ihm so liebevoll in seiner Klarheit, dass er sich besann und gütig antwortete. Aber wie groß war sein Erstaunen, als der Knabe seine Hand ein wenig hob und, indem er sinnend in die Dämmerung des Tempels schaute, sein kindliches Haupt schüttelte. »Glaubst du mir nicht?« fragte der Alte betroffen. Die anderen hatten sich schweigend und neugierig um die beiden versammelt, und es ist ein seltsames Bild gewesen, als das Kind in der Gruppe der weißhaarigen Alten stand, die einander über die Schultern sahen, mit erstaunten, spöttischen und mitleidigen Angesichtern. »Lass ihn doch gehen«, erhob sich eine Stimme, und ein anderer meinte, es sei nicht Sitte, dass Kinder im Tempel das Wort ergriffen. Aber da wandte sich der Knabe ihm zu, sah ihn an und sagte mit freiem Lächeln, »Dies ist das Haus meines Vaters.« Seinen Worten folgte ein befangenes Schweigen, denn sie waren mit großer Zuversicht und so einfach gesagt, als handelte es sich um den irdischen Vater, von welchem der Knabe sprach, und nicht um den himmlischen. Aber der ehrwürdige Greis, der sich des Kindes zuerst angenommen hatte, hob die Hand gegen die anderen, die sich zu fragen und zum Widerspruch anschickten, winkte ihnen begütigend zu und sagte, »Hat er nicht recht mit seinem Glauben? Gott ist unser aller Vater, so ist ja auch der Seine.« »Aber nun sage mir, Kind, weshalb hast du den Kopf geschüttelt, als ich deine Frage beantwortete, mit welcher du zwischen uns getreten bist?« Und da geschah das Wunder, von welchem lange die Priesterschaft des Landes bewegt wurde und das bis weit in alle Schichten des Volkes drang. Der Knabe legte seine Hand auf die Blätter des heiligen Buchs, das den Altar schmückte, und seine Fragen über den Sinn der ältesten Hoffnung des Volks und der seligen Verkündigungen der Väter entzündeten die Herzen der gelehrten Männer zu unbeschreiblicher Wehmut. Es war, als senke unter der Begierde und unter dem Anspruch dieses Kindes ein jahrtausendalter Staub von den vergibten Blättern, und der Sinn ihres Inhalts schien zu leuchten wie die Augen des Knaben, der sprach. Da wich alle Besorgnis und jeder Hochmut der Priester ihrem Verlangen, den Glanz dieses Geheimnisses zu ergründen, das unter ihnen waltete. Sie fragten dieses und jenes, was sie in Zweifeln und in Not bedrängt hatte, aber nicht wie Lehrer und Gelehrte fragen, sondern mit bebendem Herzen und tief betroffen über die Antworten des fremden Knaben. Aber noch ehe sie recht ermessen hatten, was ihnen begegnete, hörten sie die Stimme einer Frau, die herzueilte und laut und glücklich einen Namen durch das Gotteshaus rief. Sie stürzte auf den Knaben zu, schloss ihn in ihre Arme und weinte vor Sorge und Glück. »Wir haben dich 3 Tage in der ganzen Stadt gesucht, mein Kind«, rief sie mit zitternder Stimme. Aber ihre Freude war viel größer als ihr Zorn, und auch der Vater, der herzueilte, ergriff die Hand seines Sohnes, schweigend vor Erstaunen und Ehrfurcht, ihn vor dem Heiligsten des Tempels im Kreise der mächtigen Gelehrten zu finden. Das Kind folgte seinen Eltern ohne Widerspruch und begleitete sie, ihrem Willen gehorsam. Die Priester sahen einander betroffen an. Diese lächelten befangen, ohne ihrer Verwunderung über das Geschehene Herr werden zu können. Jene sahen dem Knaben nach, und andere senkten ihre Stirnen in Nachdenklichkeit. Aber allen war, als wäre ein Schein unter ihnen zurückgeblieben, wie kein Wissen und keine Priesterwürde ihn auszubreiten vermögen, sondern nur das Herz, das unendliche, weite, klare. Da sagte einer von ihnen und hob sein Haupt: »Welch eine Zeit bricht an, dass uns weise ein unmündiges Kind durch sein Verlangen beschämt. Ich habe kein Wissen und bin nicht gelehrt«, fuhr die Linde nach einer Weile fort. »Ich habe nur die Einwirkungen der Natur kennengelernt. Ich sah in mir und um mich her erblühen und vergehen, Lust und Schmerz und eine stete Wiederkehr der Freude. Dies ist meine ganze Weisheit bis auf den heutigen Tag geblieben, und ich will keine andere, denn in ihr war ich glücklich. In ihr sehe ich das Bild des Mannes, von welchem ich euch erzähle, und allein in ihr vermag ich es euch darzustellen. Gott gebe meinen Sinnen Unschuld. Wir alle sind aus der Freude geboren und kehren zu ihr zurück.« Aus jenem Knaben, der im Hause Gottes die Priester in Erstaunen setzte, wurde der Mann, dessen Geschick ich euch erzählen will. Erst nach vielen Jahren tauchte er wieder unter den Menschen auf, und ich hörte, dass niemand in Erfahrung gebracht hat, wo er bis an die Grenze seines Mannesalters geweilt habe. Er soll einfach gekleidet gewesen sein und nicht nach Sitte der Gelehrten seiner Zeit. Er trug einen Mantel wie ein Kleid, sein raues Haar fiel auf seine Schulter nieder, und als er damals unter das Volk trat, hatte er weder ein Haus noch irgendwelches Eigentum, noch auch nur einen Ort, wo er hätte ruhen können. Er arbeitete nicht und ließ keine Sorge um sein irdisches Ergehen in sein Herz finden, denn sein Glaube war, dass der Vater im Himmel sich aller annehme, die ihn von Herzen suchen. Obgleich er allein war und niemanden um Liebe bat, auch um keines Menschen Freundschaft warb, fanden sich Männer, die sich ihm anschlossen und die keine Macht der Welt mehr aus seiner Nähe und aus seiner Gefolgschaft verbannen konnte. Man erzählt, dass sie ihn erblickt und die Worte vernommen hätten, die er zu den Leuten auf der Gasse sprach, und dass sie ihn darauf liebgewannen und sein armes Dasein mit ihm teilten. Sie ließen ihre Arbeit, ihr Haus und ihre Angehörigen ohne Bedenken zurück, um immer bei ihm zu sein. Man sprach bald im Land von diesem seltsamen Mann, aber man verstand ihn nur selten, denn was er den Menschen über die Liebe sagte, war so neu, so sonderbar und zugleich so strahlend in seiner Einfalt, dass die meisten erstaunt, erzürnt oder geblendet aus seiner Nähe wichen und ihn zu hassen begannen, denn er störte sie in der falschen Ruhe ihrer Herzensarmut. Er sprach nicht über alle jene Dinge, die sie Tag für Tag beschäftigten, nicht über ihre kleinen oder großen Sorgen, nicht über die Landesverwaltung, noch über die Sitten und Gebräuche, sondern er sprach über das Reich der Seele und über das Wesen der Liebe. Eines Tages erstieg er einen Berg, nahe bei einer großen Stadt, und begann den vielen, die ihn begleitet hatten, zu sagen, was sein Herz bewegte. Er stand hoch und allein im Sonnenschein, in seinem schlichten Kleid, achtete nicht darauf, wie viele es waren, die ihm zuhörten, noch ob sie ihn wohlgesinnt oder feindlich betrachteten. Er vergaß das Ungemach, das ihm von Menschen geschehen war, und sprach, als durchschiene ihn das Licht, in dem er stand, und seine Worte erklangen und leuchteten von Gedanken, als ob auch sie aus diesem Licht geboren wären. Unter seinen Worten sanken alle vergänglichen Werte der Erde dahin, als seien sie nichts, Reichtum, Macht, Ansehen vor den Menschen und alle zeitlichen Güter, und an ihre Stelle setzte er zum Wert der Welt die Liebe. Ihren Glanz nannte er das Reich, und er verhieß es nicht den Mächtigen und Starken, sondern denen, die reinen Herzens sind, denen, die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ersehnen, sie nannte er das Licht der Welt. Als bei seinen Worten in den Herzen der Menschen, die ihm mit Zittern und Andacht lauschten, die Angst um den Bestand ihres irdischen Daseins sank, lenkte er ihre Blicke aus dem Wirrsal ihrer täglichen Lebenssorgen hinüber in die Ruhe der Felder, in den Frieden der Natur und sprach von den Blumen und Vögeln, die nicht sehen und nicht ernten und die doch empfangen, was sie brauchen. »Sorgt nicht für euer Leben«, rief er laut, »ihr seid viel mehr als sie. Trachtet zuerst nach dem Reich, so wird euch alles andere zufallen.« Das Bild und der Glanz des Reiches wurde unter seinen glühenden Worten zu einer neuen Heimat im Gemüt. Sorge, Hass, Feindschaft und selbst der Tod erloschen in diesem blühenden Lichte, wie vor der aufgehenden Sonne im Tal die Nebel der Nacht versinken. »Ich bin zu euch gekommen, um alles zu erfüllen, was die Sehnsucht unserer Väter erfleht hat. Ihr sollt mit mir vollkommen sein, wie Gott im Himmel vollkommen ist.« Das Reich, von dem er sprach, wohnte und regierte im Tempel der Seele. Der Name Gottes und der Name der Liebe verwoben sich unter seinen Worten zu einer Einheit in unvergänglicher Freiheit. In seinem Herzen glühte der Wunsch, dass die Menschen sich von den vergänglichen Gütern der Erde abkehren möchten und sich Unvergänglichen zuwenden. Mit heiligem Zorn und brennender Hoheit der Verachtung wandte er sich an die Schar der Landespriester, die unter dem Volke standen und ihm zuhörten, und er strafte sie um ihre toten Gesetze und um ihre Halbheit willen. Die Ergriffenheit und das Entsetzen der Menge nahmen überhand. Er erschien den Menschen bald als ein himmlischer Gesandter eines ganz neuen Friedens, bald war ihnen, als müsste ein Gericht des Himmels diesen glühenden Geist der Verheißung und der Prophezeiung davonreißen. Aber nun wandte er sein Angesicht zum Himmel empor und sprach mit Gott, als sehe er ihn von Angesicht. Die erschütterten Menschen warfen sich zu Boden. Ihnen war, als beschwöre die Inbrunst dieser Stimme Gott von seinem Thron nieder, mitten unter sie. Sie glaubten, er würde Gott zum Zeugen seines Rechts anrufen und Macht und Gewalt über die Erde für sich erflehen. Aber er bat nur um Brot, darum, dass ihre Schuld vergeben sein möchte und dass sie vor Unrecht bewahrt blieben. Wie in einem unendlichen Jubel des Glücks rief er mit zitternden Lippen zu Gott empor, »Dein ist das Reich!« Der Abhang des Berges erschien wie ein Saatfeld nach dem Werk des Schnitters. Der Sonnenschein flimmerte in warmen Lichtschwingungen und fern über den Gärten sangen die Lerchen im Himmelsblau. Niemand könnte die Wirkung seiner Rede schildern. In Glück, Andacht und Entsetzen verließen die Menschen ihn, als er sie schloss, und der Ruhm seines Namens verbreitete sich im Land und weit über die Grenzen hinaus. Dieser Unbekannte gesandte einer neuen Botschaft, die die Liebe zum Wert der Welt erhob, zog weiter durch das Land und sprach auf den Märkten und Straßen zu den Menschen. Er fragte nicht danach, ob ein Mensch gute oder schlechte Eigenschaften hatte, sondern nach dem Verlangen seines Herzens. Das Heimweh der Menschen war ihm wertvoller als ihre Tugenden, denn er hatte kein Gefallen an Opfern, sondern nur an Barmherzigkeit. So nahm er eine Verworfene an sein Herz, als er die Trauer ihrer Demut sah, aber er verwarf die Opfer eines reichen Mannes, dessen Herz sich nicht von allem trennen konnte, was er hatte. Aber wo er Glauben an sein Reich der Liebe fand, entschuldigte er alles, und wenn er jemandem half, so bekümmerte es ihn nicht, welchem Land oder welcher Kirche er angehörte. Das Leid der Menschen zog ihn an. Er folgte ihren Schmerzen, als wäre er um ihretwillen gekommen. Er konnte sich keinem Elend verschließen. Einmal kam ein fremder Kriegsherr zu ihm, der ihn kaum kannte und nur von ihm gehört hatte, und bat ihn, er möchte seinen kranken Knecht gesund machen. Da antwortete er ihm, »Ich werde kommen und es tun.« Aber der Fremde lächelte abwehrend und rief, »Ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sag nur ein Wort, und mein Knecht wird gesund werden.« Mit einem heißen Erschrecken der Freude über das Vertrauen, das in diesen Worten lag, wandte der Angeredete sich seinen Freunden zu. Er verbarg die Tränen, die sich in seine Augen drängten, und sagte, »Unter euch habe ich solchen Glauben nicht gefunden.« Dann wandte er sich dem fremden Kriegsherrn aufs Neue zu und sagte ihm, als wäre nichts geschehen, das eines Dankes wert sei, dass er daheim seinen Knecht gesund finden würde. Und wirklich fand der Herr seinen Knecht gesund. Solche Macht war ihm gegeben. Niemand begriff, woher sie ihm kam. Aber er lächelte und sagte, »Ihr alle könntet Berge versetzen, wenn ihr nur so viel Glauben an die Liebe hättet wie ein Senfkorn.« Seine Freunde, die ihn begleiteten, verstanden ihn nur selten. Oft fürchteten sie ihn, häufiger waren sie um ihn besorgt, besonders seit er einmal allein mit einer Geißel in der Hand in das Gotteshaus gegangen war und die Händler vertrieben hatte, die dort ihre Tische aufzustellen pflegten, empfanden manche ein heimliches Grauen vor seiner Kühnheit. Denn er hatte den Leuten ihre Geldschalen mitsamt ihren Waren zu Boden geworfen, so dass ihre Habe durcheinander rollte. Ihre Wut beachtete er so wenig, als ob eine mächtige Schar ungezählter Engel ihn unsichtbar begleitete und die Macht über alle Macht der Erde verlieh. So fürchteten seine Freunde sich oft vor seiner Strenge und der Unerbittlichkeit seiner Forderungen und seines Willens zum Guten. Aber als sie ihn einmal in ihrer Besorgnis fragten, antwortete er ihnen, »Wer meine Worte hört und glaubt nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Menschen richte, sondern dass ich sie glücklich mache.« Obgleich er viel und zu allen Leuten sprach, sagte er doch, dass niemandem ein Gut der Seele gegeben werden könnte, der nicht schon reich an Kraft des Gemüts war. So redet er auch von solchen, die für das Reich erwählt seien und von solchen, die es nicht finden sollten. Denn er kannte den alten Irrtum der Welt, dass jemand Liebe empfangen kann, der keine zu geben hat. Er wusste, dass nur diejenigen Liebe empfangen, die Liebe haben. Er wollte nicht, dass die Menschen dem Bösen widerstrebten und sagte, dass niemand seiner wert sei, der nicht alles aufgäbe, was er hatte. Aber die hohe Freude seines Gottbewusstseins wechselte oft mit tiefer Niedergeschlagenheit, denn er war ein Mensch und wie alle Menschen, von denen ich euch erzählt habe, den irdischen Geschicken unterworfen. Sagte ich euch nicht, als ich euch von Traule erzählte, dass Leid und Freude aus der gleichen Quelle entspringen und dass sie gleichermaßen hervorströmen, wenn die geheimnisvollen Gründe der Brust erschlossen sind? So ging dieser einsame Verkünder des Reichs oft allein vor die Stadt auf einen Hügel, der mit Olivenbäumen bestanden war. Und wenn er auf die Wohnungen der Menschen niedersah, überwältigte ihn sein Gram über ihre Armut und er weinte. Er ahnte, dass nur wenige im Lauf aller Zeiten ihn verstehen und dass sie ihn töten würden. Und er wusste, dass er sterben musste, um den Menschen zu zeigen, dass er selbst sein Leben gering achtete gegenüber der unverbrüchlichen Beständigkeit des Reichs. Als er einmal seine Zweifel, die Angst seiner Seele und das Übermaß seines Liebesverlangens nicht mehr ertragen konnte, trat er vor einen seiner Freunde hin und mit einem tiefen Seufzer entrang sich seiner Brust die Frage, »Hast du mich lieb?« Sein Freund sagte zu ihm, »Du weißt so viele Dinge, du weißt auch, dass ich dich lieb habe.« Aber er fragte noch einmal und ein drittes Mal. Es kamen ihm in heißer Sorge die Menschen in den Sinn, die wie er um ihrer Liebe willen auf der Erde Schande, Erniedrigung und Not erleiden mussten, und die Angst zerdrückte sein Herz. Er bat seinen Freund, er möge ihn nicht vergessen und nicht die Hoffnung, nicht das Licht, die sein Herz bewegt hatten. Es war, als ahnte er, wie arg die Menschen einst seine Worte entstellen und dass sie aufs Neue die Freiheit zum Gesetz erniedrigen würden. Ein anderer seiner Freunde hat nie aufgehört, seinen Herrn zu lieben. Er ist an seiner Liebe gestorben, wie eine Blume im Glanz der strahlenden Sonne an ihrer Seligkeit. Sein Geist sank in Nacht, weil seine Seele sich so schrankenlos dem Licht zukehrte, dass ihr das Irdische fremd wurde, wie die Dunkelheit. Aber bis in seinen letzten glühenden Traum sah er die Schönheit seines Herrn. Wie sollte ein irdischer Mund diese Schönheit schildern? Um das Licht seiner Worte sind seither auf der Erde mehr Kämpfe gefochten worden als um jeden anderen Namen. Kriege sind um ihn geführt, wie niemals vorher. Nie hat die Erde mehr Blut als um seinetwillen getrunken. Die Schar der Märtyrer ist ohne Zahl. Ja, es ist, als habe seit jenen Tagen die Welt ihr Angesicht verändert und sich der Hoffnung auf ein ganz neues Ziel zugekehrt. Denn glaubt mir, dem Reich, das dieser Mensch im Geist sah und im großen Herzen trug, dem Reich der Liebe, ist jede Lauheit und jede Halbheit fremd. Seine Welten glühen wie von heiligen Feuern und sein Friede ist Kraft. In ihm ist der Schrecken der Welt, das Böse, überwunden und mit ihm der Tod, den der große Prophet dieses Reichs gering achtete, wie ein Kind die Nacht, der Morgen folgt. Und da sollte der Tod nicht furchtbarer als je sein vergängliches irdisches Recht geübt haben? Der Verkünder des Lebens aber ging in seiner Zeit einher wie ein Kind im Gemüt, wenn auch an Geist ein Mann und von mächtigem Willen. Immer ist mir zumut, als sehe ich ein einziges Glühen von Freude und Trauer und unaussprechlicher Hoheit eines edlen Menschentums, wenn ich seiner gedenke. Nie werde ich vergessen, was eines Tages geschah, als ihm der Tod begegnete. Einer seiner Freunde, den er geliebt und in dessen Haus er oft geweilt hatte, war gestorben. Und als er kam, um ihn zu sehen, ruhte der Tote schon seit Tagen in seinem Grabe. Seine Freunde sahen, wie er sein Gesicht vor Schmerz verbarg, aber wie erschraken sie, als er plötzlich sein Haupt erhob und sie einen so gewaltigen Zorn in seinen Zügen erblickten, dass sie entsetzt vor ihm zurückwichen. Er stand totenbleich vor dem Grabe seines Freundes, seine Fäuste waren geballt, und unter seiner bleichen Stirn brannten seine Augen, zum Himmel emporgerichtet, als sähe ihr Gott von Angesicht. Es brach eine furchtbare Drohung aus seinem Mund. Er schüttelte die Fäuste gegen die finstere Erde, die der Gewalt des Todes gehorchend seinen Freund verschlungen hatte. Es war, als beschwöre er die Allmacht der Liebe, und sein Liebeswille wuchs an in ihm wie ein strahlendes Ungewitter. Es herrschte Totenstille um ihn her. Nie hat der Glaube an die Ewigkeit des Lebens irdisch ein gewaltigeres Feuer in einer Seele eines Menschen entfacht. Mit zitternden Händen und von Furcht wie geblendet gehorchten seine Freunde, als er ihnen befahl, die Steinplatte zu heben, unter der der Tote lag, und das Grab zu öffnen. Da trat er dicht vor die Gruft, erhob seine Stimme und rief laut den Namen des Toten. Die Menschen schrien auf vor Entsetzen und warfen sich zur Erde. Unten aber, im Schattengrund der Gruft, begannen die weißen Tücher sich zu regen, in die der Verstorbene eingehüllt war. Er befreite sich langsam, der Stimme gehorchend, die ihn rief, und stieg aus seinem Grabe hervor. Die geblendeten Augen, die das irdische Licht wieder sahen, mit der bleichen Hand schützend und mit einem stillen, erstaunten Lächeln in seinen elenden Zügen, von denen die Schatten des Todes langsam wichen, als er die Augen seines Befreiers sah und ihn erkannte. Dies wird das größte Wunder genannt, das die Erde gesehen hat. Und wenn der Mann, der es vollbrachte, es vor den Menschen tat, so geschah es aus Zorn gegen den Tod, den sie fürchteten, und in der glühenden Allmacht seiner Gewissheit, dass die Liebe mächtiger als er ist. In ihrem Reich ist diese Tat kein Wunder. Unsere Augen sehen es täglich. Und glaubt mir, ihr Lieben, meine Blumen, die Stunde, in der eure Kelche sich der Sonne geöffnet haben, ist an wunderbarem Reichtum nicht geringer als die, in welche einst jener Tote aus seinem Grabe stieg. Noch heute erweckt die Kraft des Reichs Tote auf, und sie wird es immer tun. Niemals hat ein Mensch in heißerer Zuversicht an die Kraft des Reichs geglaubt. Es ist dasselbe Reich, in dessen Abglanz wir Bäume unsere Blätterkronen entfalten, ein Tier die Luft zu seinem Leben einatmet, die Sternbilder im All erstrahlen und in dem ein Jüngling das Mädchen in seine Arme schließt, das er liebgewonnen hat. Das Reich ist nicht fern in fremden Himmeln, sondern mitten unter uns. Dass es zu uns kommen möchte, ist nun unser aller Gebet geworden, und mit dieser Bitte erflehen wir den warmen, blühenden Frühling herbei, den Frieden unserer Städte, den Weg unserer Seele zum Licht und die stete Wiederkehr der Freude. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Immer ist es reine Freude, in welcher das Reich zu uns kommt. Einst fand ein Kind in meinem Schatten am Ufer des Bachs einen bunten Stein. Es hob ihn auf und lachte. Ich fing einen Schein aus seinen Augen auf. Da verstand ich das Reich. Da verstand ich, dass jener Mann, von dem ich euch erzähle, einst gesagt hat, ihr könnt das Reich nicht finden, wenn ihr nicht wie Kinder werdet. Mir ist, als habe für die Menschen nichts anderes wert auf der Erde, als dass sie das Reich in ihren Herzen finden. Ihr Leib wird älter, aber ihre Seele jünger, wenn sie den Weg der Liebe gefunden hat. Für den Körper naht langsam der unvermeidliche Tod, aber für die Seele der Frühling. Für den Leib wird's einst das Leben, aber für die Seele der Tod aufhören. Es ist ein seltsames Wunder um das Geschick und die Bestimmung der Menschen auf unserer Erde. Aber den Freunden dieses großen und guten Menschen erschien es nun mehr und mehr, als habe er nicht getan und nicht erreicht, was er versprochen hatte und wozu er bestimmt war. Sie hofften, er würde nun endlich das Reich aufrichten, von welchem er so oft sprach, und bisweilen sahen sie ihn in ihrer Vorstellung als König über die Welt herrschen, in nie gesehenem irdischen Glanz. Dann wieder wuchs ihre Furcht vor seiner Wirkung, und sie begriffen nicht, dass er keinen Nutzen aus ihr zog. Es befiel sie Angst um ihr Leben, als sie sahen, wie der Hass der Landespriester gegen ihn mehr und mehr anwuchs. Sie verstanden nicht, dass er keinen Wunsch hatte als den, dass die Menschen sich von den vergänglichen Gütern den unvergänglichen zuwenden möchten und dass es keinen anderen Weg dazu gibt als den der Liebe und dass allein der Wille zum Guten das Herz frei macht. Er begriff traurigen Herzens ihre Hoffnungen und ihre Zweifel, und einmal sagte er zu ihnen, und seine Augen leuchteten vor Zorn, »Das Reich ist in seiner Wirkung einem Stein vergleichbar, den die Bauleute fortgeworfen haben und der im Wege liegen geblieben ist. Hütet euch! Er wird alle zerschmettern, auf die er stürzt, und wer über ihn fällt, wird zerschellt werden.« Da nahm ihre Verwirrung überhand. Er aber, um dessen Willen sie sich sorgten, ging nun oft allein vor die Stadt in einen Garten, der an einem Bach lag. Er sah blass und elend aus, und von seiner Stirn leuchtete der Abglanz einer Einsamkeit, wie sie noch keines Menschenseele geschmeckt hat. Er sah kein Ende in dem Kleinmut und in der Torheit, die ihn umgaben, aber sein Herz drängte ihn unaufhörlich zu immer höheren Opfern und zur Vollendung seines zeitlichen Lebens, das er nicht liebte. Die Finsternis seiner Seele nahm überhand. Ihn verlangte inbrünstig nach der Gemeinschaft derer, die ihn liebten, und so bat er seine Freunde einst, sie möchten ihn nicht allein lassen und ihn in den Garten begleiten. So gingen sie mit ihm, aber die himmlische Ungeduld seiner Seele nahm überhand. Er fühlte, dass der Tod seines Leibes das letzte Pfand war, das er geben musste, aber er fürchtete sich vor der Finsternis des Sterbens, wie alle Lebendigen. »Ach, seid mir nicht gram«, bat er seine Freunde, »in dieser Nacht werde ich euch alle bitter enttäuschen. Bleibt hier, wacht, schlaft nun nicht ein.« Er ging ein paar Schritte fort von ihnen in die Dunkelheit hinein, nur die Sterne sahen durch das Laub der Oliven und der kühle Nachtwind flüsterte in den Zweigen. Es war, als könnten sie nicht schlafen über seinem Leid. Kaum war er von den Freunden getrennt, da fiel er auf sein Angesicht nieder und flehte zu Gott empor. Er möge ihm das Letzte, Schwerste ersparen, den Tod in Verachtung und Schmach und unter dem Spott der Menschen. Muss es sein, mein Vater, dass ich sterbe, damit die Kraft des Reichs offenbar werde? Rief er laut zu Gott empor. Er rang seine Hände und auf seine Stirn traten Blutstropfen. Oh, es ist oft so, als wollte Gott wissen, wie weit ein Mensch ihm gleicht. Er sendet den besten Menschen die schwersten Prüfungen. Glaubt mir, ihr Blumen, meine Lieben, Pflanzen und Tiere, dass niemals ein Wesen der Erde einen schwereren Kampf gekämpft hat. Oh, bedenkt, welche Macht ihm gegeben war und den Wert seines großen Herzens, das bis zuletzt verkannt sein musste, um einst zu der Klarheit erhoben zu werden, in der wir es heute als unsere strahlende Gewissheit der Freude loben. Er fand seine Freunde schlafend, als er seinen schwersten Kampf durchlitt. Der Schmerz seiner Einsamkeit überwältigte ihn aufs Neue, und er lag lange im Dunkeln unter den Bäumen auf der Erde, allein. Da wurde die irdische Finsternis plötzlich vom Himmel her erhellt. War es ein Sternbild, das langsam funkelnd gegen ihn niederbrach? Der ganze Hain erstrahlte, ein Engel stieg aus der Höhe nieder. Der himmlische Gesandte hob das Haupt des verzweifelten Menschen barmherzig empor, strich die feuchten Haare aus der Stirn und setzte einen Kelch mit Wein an seine Lippen. Da lösten sich die Tränen in den Augen, die niemals ein böser Wille getrübt hatte, und eine jubelnde Gewissheit erhob seine Seele zu ihrem letzten großen Entschluss. Dies ist die Stunde gewesen, in der das Reich in seiner freisten Herrlichkeit in der Brust eines Menschen erstrahlte. Es gibt nun kein Herz mehr, zu dem sich nicht auch heute dieser Engel findet, wenn sein Ringen um Licht in Zweifeln überhand nimmt. Kurze Zeit darauf kamen Krieger und Knechte durch die Nacht, die von den Landespriestern geschickt worden waren, um ihn zu ergreifen und in Gefangenschaft zu setzen. Als seine Freunde sein Angesicht im Schein der Fackeln sahen, leuchtete ihnen ein unnennbarer Frieden entgegen, und sie erkannten, dass es sein Wille war, dies Schicksal zu erleiden. Sie flohen alle, Und derjenige unter ihnen, der ihm noch in dieser Nacht versprochen hatte, ihn niemals zu verlassen, antwortete, als man ihn am Morgen fragte, »Ich kenne diesen Menschen nicht.« Der Gefangene soll später seinen Richtern wenig geantwortet haben. Er wusste, dass sie ihn nicht verstehen würden, und er verteidigte sich nicht. Er gab zu, besagt zu haben, was man ihm vorwarf, als aber seine Richter wollten, dass er ihnen seine Wahrheit erklären sollte, antwortete er ihnen, dass ihre Welt nichts mit seinem Reich zu schaffen habe und dass niemand die Wahrheit verstünde, der nicht aus ihr geboren sei. So verurteilten sie ihn zu einem qualvollen Tod, denn sie hassten ihn, weil seine Lehre das Licht der Liebe für das dunkle Wort und für den Zwang ihrer Kirche eingesetzt hatte. Sie sagten, er habe Gott gelästert, weil er Gott nicht in toten Gesetzen und Formeln suchte, sondern allein in der unvergänglichen Freiheit eines reichen Gemüts. Man erzählt, dass er den Tod erlitten hat, wie alle Lebendigen ihn erleiden, und mit Angst vor seiner Finsternis und mit Qualen seines Leibes. Er schrie laut zu Gott empor, er möge ihn nicht verlassen und bat seine Peiniger um Wasser. So ist er allen Dahinsinkenden nahe geblieben, bis an ihre letzte Stunde. Vor seinem Tode sah er einen anderen Menschen neben sich sterben, der auch gerichtet wurde, und in den verlöschenden Geist dieses Armen sank ein Lichtstrahl von der Stirn des Leidenden, den er auf dem Markt und vor dem Volke hatte sprechen hören und auf dessen Befehl Tote sich aus ihrem Grabe erhoben hatten und der nun unter den Augen seiner Feinde die Bitterkeit des Todes schmeckte. Da traf ein Schein der Wahrheit sein brechendes Herz, dass dieser Mann freiwillig litt und starb und nicht aus Schuld gegen die Menschen wie er selbst, und er bat ihn, »Gedenke meiner in deinem Reich!« Der Angeredete wandte sich ihm zu, als sei diese Bitte des verdammten Gottes Antwort auf die Qualen seines eigenen Leibes und seiner Seele, und er antwortete ihm, »Du sollst noch heute mit mir die Herrlichkeit des Reichs sehen.« Und über dieser letzten Verheißung seiner Liebe wurde ihre Kraft aufs Neue zu einer lichten Gewissheit seiner Brust, und sein Herz, das unendliche, weite, klare, brach mit dem Seufzer, »Es ist vollbracht.« Als Selinde ihre Geschichte beendet hatte, dämmerte schon in der Himmelsweite des Ostens der Morgen herauf. Es war still auf der Waldwiese. Man glaubte, die Atemzüge der Lauschenden zu vernehmen. Viele von ihnen waren in der kühlen Mondnacht eingeschlafen. Aber es war, als wachten alle Herzen. Der Inhalt der Geschichte breitete sich über den Lebendigen wie eine schimmernde Segnung aus, die der vollen Erkenntnis nicht zu bedürfen schien, sondern die, wie das Bewusstsein einer geschehenen Wohltat, ein Gefühl des Glücks zurückließ. Die Stille machte alle Dinge merkwürdiger. Der grauen Uku am Stamm in ihrer Höhlung war zumute, als müsste ein Wunder geschehen. Sie dachte an ihr Alter, und das Baumrauschen war ihr nie so heimatlich zu Herzen gedrungen, nie so beständig in seinem milden Wohllaut, und das Leben erschien ihr gut und freundlich. »Welch ein Wunder ist es um die Menschen«, dachte sie. Sie sah hinab auf den Pflanzenteppich am Boden, auf die reglosen Formen der Zweige in der Dämmerung. »Ich lebe wohl nun nicht mehr lange«, sagte sie, »aber wie schön und groß ist es mir im irdischen Licht erschienen. Die Zeit wird weitergehen, auch ohne mich. Das Reich wird kommen, und sein Ende wird unvergängliche Freude sein.« Da klang es jählings jubelnd draußen über den Feldern auf, ein silbernes Läuten und zugleich ein jauchzendes Schlagen, lieblich trillernd und so zart und voll klaren Wohllauts, dass man seine Augen schließen musste, um die Seligkeit an diesem Lied im Herzen zu bewältigen. Unten rief eine Stimme in höchstem Erstaunen, »Die Lerche singt!« »Wie«, dachte Uku, »es ist spät im Sommer und die Lerche singt?« Betört von der Freude an dem hellen Gesang in der Morgendämmerung, aber tief erstaunt, sah sie sich verwirrt um. Es begann sich rings zu regen, die Bewegung war groß umher und in ratlosem Glück sahen die Geschöpfe einander an. Aber da plötzlich überwältigte die alte Uku eine Erinnerung. Sie wollte etwas sagen, brachte aber kein Wort hervor, sondern lehnte sich wie in einem Taumel von Liebesangst und Freude an den Stamm, und aus ihren Augen brachen Tränen, eine nach der anderen, und tropften nieder. Endlich rief sie mit einem Schluchzen in der Stimme, »Elf! Elfenkind!« Keine Antwort scholl. Es war nach ihrem Ruf so still, dass das Lerchenlied die Welt klar und einsam füllte. Wie über ihm der Morgenstern am Firmament, der in verklärtem Blau schwebte. Da stieg in alle Herzen eine holde, erschrockene Ahnung. Kaum sah sich einer von allen nach dem Platz des Elfen um. Sie wussten, er war fort und frei. Und sie lauschten mit zitterndem Gemüt dem lichten Wunder des späten Liedes, in dem die Lerche dem Elfen das Versprechen ihres Danks und ihrer Liebe hielt. Wenn du einst heimfliegst, will ich singen. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jessi, der Soroslau, September 24.